Come on. ihr seid doch nicht alle dumm oder was? Was machst du denn? Was? Was machst du denn? Was? Was machst du denn? Du denn? Was? Was machst du denn? Was? Was machst du denn? Was? Was machst du denn? Was? Was machst du denn? Du denn? Was? Was machst du denn?